Es gibt Momente, in denen der Körper zum Boten des Heiligen Geistes wird. Hast du schon einmal eine seltsame Müdigkeit gespürt? Eine Erschöpfung, für die es keine Erklärung gibt? Das ist nicht nur ein physisches Zeichen. Oft versucht Gott, mit dir zu sprechen. Er möchte deine Aufmerksamkeit. Er will, dass du innehältst, nachdenkst und auf seine Stimme hörst. Doch wie viele ignorieren diesen Ruf? Wie viele machen einfach weiter, gefangen im hektischen Alltag, ohne zu erkennen, dass diese Müdigkeit eine göttliche Warnung ist? Der Herr hat geheimnisvolle Wege, uns zu warnen. Er schreit nicht, er zwingt uns nicht, sondern flüstert durch die einfachsten Situationen. Vielleicht hast du versucht, voranzugehen, aber etwas in dir sagt: Warte, noch nicht. Vielleicht wurden deine Pläne durchkreuzt und du verstehst nicht, warum. Aber was, wenn es Gott ist? Was, wenn er dir sagt, dass du einen Moment innehalten und seine Gegenwart suchen sollst? Viele täuschen sich und denken, dass das, was sie fühlen, nur körperlich ist, dass es reicht, sich auszuruhen und alles wird wieder normal. Doch es gibt eine Erschöpfung, die kein Schlaf heilen kann, eine Last, die der Körper trägt, weil die Seele überfordert ist. Der Herr möchte dich davon befreien. Er will, dass du ihm deine Sorgen, deine Zweifel und deine Ängste gibst. Denn wenn Gott handelt, spricht er nicht nur, er verwandelt. Schau dir den Propheten Elia an. Nach einer großen Tat, nachdem er gesehen hatte, wie das Feuer Gottes vom Himmel fiel, fühlte er sich müde, niedergeschlagen und entmutigt. Er floh, zog sich zurück und wünschte sich sogar den Tod. Aber Gott ließ ihn nicht im Stich. Der Herr sandte einen Engel, gab ihm Nahrung und erneuerte seine Kraft. Vielleicht fühlst du dich gerade wie Elia, ohne die Kraft weiterzumachen. Doch Gott sieht dich, Gott weiß es, Gott kümmert sich um dich. Wenn die Müdigkeit, die du heute spürst, keine Erklärung hat, wenn etwas in dir nach Ruhe verlangt, halte einen Moment inne. Frage den Herrn: Was willst du mir sagen? Ignoriere diesen Ruf nicht. Verschließe dein Herz nicht. Der Heilige Geist möchte dir etwas zeigen. Er will dich auf einen besseren Weg führen, weg von der Erschöpfung, weg von der Überlastung, hin zu einem Ort des Friedens. Es geht nicht nur um körperliche Ruhe, sondern um eine geistliche Erholung. Jesus sagte: Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Das ist seine Einladung an dich. Die Ruhe, die er gibt, ist anders. Sie ist eine Erleichterung, die die Seele erneuert, eine Hoffnung, die dich über das hinausblicken lässt, was deine Augen sehen können. Wie oft hat der Heilige Geist dich schon gewarnt und du hast es nicht bemerkt? Wie oft hat Gott dich gerufen, aber du warst zu beschäftigt, um ihn zu hören? Er spricht durch die Heilige Schrift, durch Menschen, durch Zeichen und ja, sogar durch deine Erschöpfung. Denn wenn du nicht freiwillig innehältst, erlaubt er manchmal die Müdigkeit, damit du gezwungen wirst, in ihm zur Ruhe zu kommen. Also, nimm dir heute die Zeit, auf die Stimme des Herrn zu hören. Schließe für einen Moment die Augen und lass den Heiligen Geist zu deinem Herzen sprechen. Frage ihn, was er dir sagen möchte. Suche seine Gegenwart, denn dort findest du die Erneuerung, die du brauchst. Denn wenn Gott uns ruft, dann nicht, um uns zu schwächen, sondern um uns zu stärken. Viele denken, dass Müdigkeit nur ein Zeichen des Körpers ist, ein Hinweis darauf, dass sie mehr schlafen oder ihre Aktivitäten reduzieren müssen. Aber wenn der Herr sprechen will, kann er zulassen, dass diese Erschöpfung zu einem Werkzeug der Offenbarung wird. Es gibt eine Last, die nicht aus den täglichen Aufgaben kommt, sondern aus einer Seele, die Sorgen trägt, die noch nicht an Gott abgegeben wurden. Hast du dich schon einmal so gefühlt? Als würde etwas deine Kraft rauben, ohne dass es einen offensichtlichen Grund gibt? Genau in solchen Momenten ruft dich der Heilige Geist näher zu sich. Denn hier liegt ein Geheimnis. Wenn Gott zulässt, dass du diese seltsame Müdigkeit spürst, dann nicht, damit du aufgibst, sondern damit du innehältst und ihm zuhörst. Er möchte, dass du dich für einen Moment vom Lärm der Welt zurückziehst, dass du dich von deinen Sorgen löst und einfach bei ihm bist. Denn gerade in unserer Schwäche zeigt sich Gottes Kraft. Erinnere dich an Mose. Als er vor dem brennenden Dornbusch stand, rief Gott ihn bei seinem Namen und gab ihm eine Mission. Doch zuvor war Mose allein, weit weg von Ägypten, entfernt von seiner Vergangenheit. Gott musste ihn aus seinem gewohnten Umfeld herausholen, um mit ihm zu sprechen. Vielleicht tut der Herr gerade dasselbe mit dir. Vielleicht versucht er, deine Aufmerksamkeit zu gewinnen und sagt: Mein Kind, ich habe dir etwas zu zeigen, aber du musst anhalten und mir zuhören. Es ist kein Zufall, dass du fühlst, was du fühlst. Gott möchte, dass du deine Augen auf ihn richtest. Der Heilige Geist flüstert zu deinem Herzen und bittet dich, in seiner Gegenwart zur Ruhe zu kommen. Denn wahre Erholung bedeutet nicht nur, sich hinzulegen und die Augen zu schließen, sondern darauf zu vertrauen, dass Gott alles in seiner Hand hält. Er will deine Seele entlasten, er will deine Kräfte erneuern, er will dich mit seiner Kraft erfüllen. Und wenn du Zweifel hast, was Gott gerade tut, wenn du dich verloren oder orientierungslos fühlst, dann wisse: Gott lässt seine Kinder niemals ohne Antwort. Vielleicht erscheint dir sein Schweigen lang, aber er antwortet immer zur richtigen Zeit. Oft ist diese Müdigkeit sein Ruf, sich zurückzuziehen, das Verborgene zu suchen, ihn von ganzem Herzen zu suchen. Denn wer sucht, der findet. Der Herr will dich aufrichten. Er will deinen Glauben wiederherstellen, deine Entmutigung in neue Kraft verwandeln und dich mit seinem Frieden erfüllen. Doch dafür musst du ihn wirken lassen. Du musst dich ihm hingeben, ihm vertrauen und erkennen, dass diese Müdigkeit nicht das Ende ist, sondern eine Einladung zu einem neuen Anfang. Gott bereitet etwas Großes vor, etwas, das deine Augen noch nicht gesehen haben, das du jetzt noch nicht ganz begreifen kannst, aber das zur rechten Zeit offenbart wird. Also ignoriere diesen Ruf nicht. Wenn du heute eine unerklärliche Last spürst, wenn Mutlosigkeit dein Herz erfüllt, dann blicke nach oben. Rufe den Herrn an, bitte ihn, dir den Weg zu zeigen. Denn er ist da, genau jetzt, an deiner Seite und wartet darauf, dass du sagst: Herr, ich brauche dich. Und wenn du das tust, wird sich etwas verändern. Du wirst einen Frieden spüren, den die Welt nicht geben kann. Eine Kraft, die nur der Heilige Geist schenken kann. Müdigkeit kann eine Warnung sein, aber die Antwort liegt in Gott. Er will deine Schwäche in Stärke verwandeln, deine Mutlosigkeit in Hoffnung, deinen Schmerz in Freude. Also steh auf. Der Herr ruft dich in eine neue Zeit. Du bist nicht allein. Du warst es nie. Der Heilige Geist ist hier. Er berührt dein Leben jetzt. Glaubst du daran? Schließe die Augen und sprich mit ihm. Der Vater wartet auf dich. Der Herr wartet darauf, dass du deinen Blick auf ihn richtest. Was raubt dir deinen Frieden? Was nimmt dir deine Kraft? Vielleicht sind es die Sorgen des Alltags, vielleicht Ängste, die du nicht einmal in Worte fassen kannst. Aber höre, Gott sieht, Gott weiß, Gott kümmert sich und er will diese Last für dich tragen. Wie oft hast du versucht, alles allein zu lösen? Wie viele Nächte hast du wachgelegen und nach einer Lösung gesucht? Doch der Herr sagt: Gib es mir. Denn es gibt keinen Kampf, den du allein kämpfen musst. Der Heilige Geist möchte dein Wegweiser sein, dein Trost, deine Stärke in schweren Tagen. Er will deine Seele mit übernatürlicher Ruhe erfüllen, mit einem Frieden, der nicht von den Umständen abhängt. Vielleicht ist dein Körper erschöpft, weil deine Seele Lasten trägt, die sie nicht tragen sollte. Es gibt Situationen, die nur in Gottes Gegenwart gelöst werden können. Er will nicht nur deine momentane Müdigkeit lindern, er will dich vollständig verwandeln. Doch dafür musst du lernen, in ihm zu ruhen, ihm zu vertrauen, auch wenn du keinen Ausweg siehst, denn er hat längst alles vorbereitet. Sieh dir an, was mit den Jüngern im Boot geschah. Der Wind tobte, die Wellen schlugen hoch und Angst erfüllte ihre Herzen. Doch Jesus lag da und schlief. Mitten im Sturm ruhte er. Warum? Weil er wusste, dass der Vater alles unter Kontrolle hatte. Und heute lädt er dich ein, dasselbe zu tun. Zu vertrauen, dass selbst wenn alles außer Kontrolle zu sein scheint, Gott dein Leben in seinen Händen hält. Der Herr hat dich nicht vergessen. Er kennt jede Träne, jedes Seufzen, jeden Gedanken, den du niemandem anvertraut hast. Und er sagt, ich bin hier. Deine wahre Ruhe liegt nicht in den Dingen der Welt, nicht im Erfolg oder in Anerkennung. Deine Ruhe liegt in der Gegenwart des Höchsten. Wenn du dich ihm hingibst, wenn du ihm deine Schwächen bringst, dann wird er dir eine Kraft geben, von der du nicht wusstest, dass du sie hast. Es geschieht etwas Mächtiges, wenn wir uns dem Herrn völlig hingeben. Wenn wir sagen, Vater, ich kann nicht mehr, ich bin auf dich angewiesen. Dann umhüllt er uns mit seiner Liebe und gibt uns neue Kraft. Er erfüllt uns mit einer Kraft, die nicht aus dem Fleisch kommt, sondern aus dem Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit von Angst, von Erschöpfung, von Unterdrückung. Gott will nicht nur, dass du einfach weitermachst. Er will, dass du leicht gehst, voller Vertrauen, voller Glauben. Denn er hat den Weg bereits bereitet. Er hat deine Geschichte bereits geschrieben. Und wenn du dich heute müde, erschöpft und kraftlos fühlst, dann wisse, er ist an deiner Seite, bereit, deine Seele zu erneuern. Atme tief durch und spüre die Gegenwart des Heiligen Geistes. Er berührt dein Herz in diesem Moment. Spürst du es? Es geschieht etwas in der geistlichen Welt. Etwas, das du vielleicht noch nicht ganz verstehst, aber das dein Leben für immer verändern wird. Gott ruft dich in eine neue Zeit, also gib dich ihm hin. Lass den Herrn dich erneuern. Erlaube ihm, dein Leben vollständig zu übernehmen. Denn wenn Gott wirkt, dann verwandelt er alles. Und heute will er dich verwandeln. Der Heilige Geist ruft dich an einen tieferen Ort, einen Ort, an dem die Sorgen dieser Welt dich nicht mehr erreichen können. Aber um dorthin zu gelangen, musst du lernen zu vertrauen. Gott will nicht, dass du diese Last allein trägst. Er hat nie gewollt, dass du diese Kämpfe mit eigener Kraft führst. Von Anfang an hat der Herr in dein Herz geflüstert, mein Kind, ruhe in mir, ich bin genug für dich. Aber wie oft widersetzen wir uns? Wie oft versuchen wir, alles auf unsere Weise zu lösen, bis die Last unerträglich wird? Gott lässt diese Erschöpfung nicht zu, um uns zu zerstören, sondern um uns zu lehren, von ihm abhängig zu sein. Hier liegt eine tiefe Lektion. Je schneller wir lernen, dem Herrn zu vertrauen, desto schneller finden wir Ruhe für unsere Seele. Erinnere dich an Maria und Martha. Während Martha beschäftigt und unruhig war, weil sie alles allein tun wollte, wählte Maria den besseren Teil. Sie setzte sich zu Jesu Füßen und hörte einfach seine Stimme. Was Gott in diesem Moment von dir will, ist nicht Anstrengung, nicht rastlose Aktivität, sondern Hingabe. Er möchte, dass du dich ihm näherst wie Maria, ohne Eile, ohne Ablenkungen, einfach hörend und ruhend in seiner Gegenwart. Denn am Ende ist alles, was wir wirklich brauchen, in ihm. Es ist nicht das Geld, nicht die Anerkennung, nicht die Lösungen, die wir selbst erdenken. Wahre Ruhe kommt, wenn wir lernen, alle unsere Sorgen auf ihn zu werfen, weil wir wissen, dass er für uns sorgt. Spürst du diesen Ruf jetzt? Der Heilige Geist spricht zu deinem Herzen und sagt, beruhige dich, vertraue, ich bin Gott. Es gibt keinen Grund, die Zukunft zu fürchten. Es gibt keinen Grund, diese Last weiterzutragen. Heute, genau in diesem Moment, gibt Gott dir die Gelegenheit, in ihm zur Ruhe zu kommen. Es ist eine göttliche Einladung, eine Chance, alles loszulassen und ihm vollkommen zu vertrauen. Denn wenn wir das tun, finden wir den Frieden, der alles Verstehen übersteigt. Und dieser Frieden, mein Lieber, meine Liebe, steht dir jetzt zur Verfügung. Öffne dein Herz. Erlaube dem Herrn, die tiefsten Bereiche deiner Seele zu berühren. Sprich mit ihm. Sage dem Vater alles, was du fühlst. Denn er hört dich. Er hört dich immer. Er ist niemals fern, niemals gleichgültig. Er kümmert sich um jedes Detail deines Lebens. Und in diesem Moment gießt er über dir eine Salbung der Erneuerung aus. Eine Kraft, die nicht von dieser Welt kommt, sondern direkt vom Thron der Gnade. Gott will etwas Neues tun. Aber dafür musst du die Kontrolle loslassen, dich ihm völlig hingeben. Ich weiß, das ist nicht einfach. Aber es ist notwendig, denn der Ort, an den er dich führen möchte, ist weit größer, als du es dir vorstellen kannst. Es gibt Verheißungen Gottes für dein Leben, die sich noch nicht erfüllt haben, und er bereitet dich darauf vor, sie zu empfangen. Also kämpfe nicht länger allein. Lass den Herrn dich führen. Lass ihn dich aufrichten. Die Erschöpfung, die du gespürt hast, sie wird jetzt genommen. Die Last, die auf deiner Seele lag, der Heilige Geist trägt sie fort. Ein neuer Abschnitt beginnt für dich. Glaube daran. Jetzt ist der Moment der völligen Hingabe. Der Heilige Geist ist hier. Er spricht zu deinem Herzen und bringt einen Frieden, den du lange nicht mehr gespürt hast. Diese Müdigkeit, die dich bedrückte, diese unerklärliche Erschöpfung. Es war Gottes Ruf an dich. Er wollte, dass du innehältst, dass du zuhörst und verstehst, dass du diese Last nicht mehr allein tragen musst. Eine Erneuerung geschieht genau jetzt. Der Herr stellt deine Kraft wieder her. Er gibt dir neue Hoffnung. Was verloren schien, was unlösbar aussah, Gott ist bereits dabei, es zu ordnen. Denn er ist ein liebevoller Vater, ein Gott, der sich kümmert, der dich hält, der dich stärkt. Er will nicht nur deine Erschöpfung lindern, er will dich verwandeln, er will dich stärker machen, deinen Glauben vertiefen, dich vorbereiten. Auf die großartigen Pläne, die er für dich bereithält. Spüre die Berührung des Heiligen Geistes jetzt. Atme tief durch und erkenne, wie die Gegenwart Gottes dein ganzes Wesen erfüllt. Diese Schwere auf deinen Schultern, diese Sorgen in deinem Kopf, diese Angst in deinem Herzen, all das wird jetzt durch Frieden ersetzt. Der Frieden Christi, der allen Verstand übersteigt. Ein Frieden, der nicht von Umständen abhängt, sondern von der Gewissheit, dass er alles in seiner Hand hält. Wenn du dich zuvor schwach gefühlt hast, wisse, jetzt gibt der Herr dir neue Kraft. Wenn du voller Zweifel warst, schenkt Gott dir heute Klarheit. Wo Unruhe war, da ist jetzt Ruhe. Ruhe in der Gewissheit, dass Gott immer an deiner Seite war, immer für dich gesorgt hat und immer für dich sorgen wird. Nichts entgeht seinem Blick. Er kennt jedes Detail deines Lebens, jede Träne, die du geweint hast, jedes Gebet, das du in der Stille gesprochen hast. Und jetzt antwortet er. Er bewegt sich. Er handelt. Denn Gott bleibt niemals gleichgültig gegenüber dem Ruf seiner Kinder. Er hat deine Erschöpfung gesehen, er hat dein Flehen gehört und jetzt schenkt er dir Ruhe. Nicht nur für diesen Moment, sondern für dein ganzes Leben. Denn wer gelernt hat, in Gott zu ruhen, wird sich nie wieder von Lasten erdrücken lassen. Also gib dich hin. Lass den Heiligen Geist dieses Werk in dir vollenden. Kämpfe nicht mehr, widerstehe nicht mehr. Gott hat einen vollkommenen Plan und er führt dich gerade auf diesem Weg. Vertraue, ruhe, glaube. Denn das Beste, das Gott für dich hat, kommt noch. Jetzt ist der Moment zum Danken. Er ist bei dir. Er war es immer. Und er wird es immer sein. Der Herr vollendet, was er begonnen hat. Er lässt kein Werk unvollendet, auch nicht das Werk, das er in deinem Leben tut. Du bist nicht zufällig hier. Jede Erfahrung, jede Herausforderung, jeder Moment der Erschöpfung hatte einen Zweck. Dich näher zu Gott zu bringen, dich an einen tieferen Ort des Vertrauens und des Glaubens zu führen. Heute will er, dass du erneuert gehst. Gott möchte nicht, dass du diese Botschaft einfach nur hörst und dann weitermachst, als wäre nichts geschehen. Nein, er will dich verändern, dich von jeder unnötigen Last befreien und dich lehren, täglich in seiner Ruhe zu leben. Denn das wahre Leben mit Gott ist keine Reise der Erschöpfung und des ständigen Kampfes, sondern ein Weg voller Glauben, Frieden und übernatürlicher Kraft. Wenn du bis jetzt mit deiner eigenen Kraft gekämpft hast, wenn du das Gefühl hattest, mehr zu tragen, als du ertragen kannst, dann wisse, Gott schenkt dir einen Neuanfang. Er sagt zu dir, komm zu mir, ich bin deine Quelle der Ruhe, ich bin deine Stärke, ich bin dein Frieden. Also entscheide dich zu vertrauen. Entscheide dich zu ruhen. Entscheide dich alles in seine Hände zu legen. Denn wenn du das tust, geschieht etwas Außergewöhnliches. Sorgen verschwinden, Angst verliert ihre Macht und der Friede des Herrn erfüllt dein ganzes Sein. Das ist das Wunder, das Gott jetzt in deinem Leben tun möchte. Der Heilige Geist ist hier. Er berührt dein Leben in diesem Moment. Spürst du es? Spürst du, wie die Last von deinen Schultern genommen wird? Das ist keine vorübergehende Emotion. Das ist die Kraft Gottes in Aktion. Er zeigt dir, dass er dich nie verlassen hat, dass er immer an deiner Seite war und nur darauf gewartet hat, dass du dich ihm endlich ganz hingibst. Also nimm diesen Frieden an, nimm diese Erneuerung an. Die Zeit der Erschöpfung ist vorbei. Eine neue Zeit beginnt jetzt. Eine Zeit des Ruhens in der Gegenwart des Allerhöchsten. Eine Zeit absoluten Vertrauens. Eine Zeit, in der du nicht mehr allein gehst, sondern Hand in Hand mit dem Herrn. Lass diese Wahrheit tief in deinem Herzen verankert sein. Du bist geliebt, du wirst behütet und Gott hat wunderbare Pläne für dein Leben. Glaube daran, lebe es und lass nie wieder zu, dass die Lasten dieser Welt den Sitan Setzum Frieden rauben, den nur der Herr dir geben kann. Der Vater ist mit dir. Er war es immer und er wird es immer sein. Heute hat der Herr dir einen Schlüssel gegeben, den Schlüssel zur Ruhe in ihm. Es ist keine vorübergehende Ruhe, sondern eine ewige tiefe Ruhe, in der sein Frieden jeden leeren Raum deiner Seele ausfüllt. Möge dieses Wort nicht in Vergessenheit geraten, sondern in deinem Herzen bewahrt bleiben, als ständige Erinnerung daran, dass du nichts allein tragen musst. Immer wenn die Müdigkeit kommt, immer wenn die Erschöpfung dich überwältigen will, erinnere dich an diesen Moment. Erinnere dich daran, dass Gott dich näher zu sich ruft. Er will nicht, dass du einfach nur überlebst. Er will, dass du in Fülle lebst, im Vertrauen darauf, dass jeder einzelne Bereich deines Lebens unter seiner Kontrolle steht. Also gehe weiter mit dieser Gewissheit. Der Herr ist an deiner Seite. Er lenkt jeden deiner Schritte. Er stärkt dich in jeder Herausforderung und er erneuert deine Kraft Tag für Tag. Schaue nicht zurück, halte nicht an der Vergangenheit fest. Gott tut etwas Neues. Glaube daran, ruhe in ihm und lass ihn das wunderbare Werk fortsetzen, das er in deinem Leben begonnen hat. Möge der Heilige Geist bei dir bleiben und möge dieser Frieden, der nur von Gott kommt, heute und für immer deine Seele erfüllen.